Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 553. Neue Hardware, alte Software. Yay. Die Update-Situation ist ja immer wieder eine schwierige Geschichte bei den Smartphones, ganz klar. Nichtsdestotrotz, ja, also, und jetzt bringe ich schon mit der ersten Meldung wieder die Schlagzeile in Gefahr, ja, denn ich halte euch ja auf dem Laufenden, Updates, ja, über das Honor View 20, ja, bis zum heutigen Tag gibt es immer Updates. Vor ein paar Tagen kam das neue Sicherheitsupdate für Januar. Und damit bleibt die Update-Funktionalität voll erhalten. Ja, ich tue jetzt schon seit Monaten die Medien Lügen strafen, die behauptet haben, dass durch diesen ganzen Tohuwabohu mit den USA und Huawei, dass Honor keine Updates mehr bekommen würde. Ja, und damit auch die Berechtigung zum Beispiel für Google Pay etc. verlieren würde. Bis zum heutigen Tag, und es geht jetzt schon Monate, gibt es Updates, Google Pay funktioniert, läuft alles ganz normal, wie bisher auch. So, so viel nur als kleine Aktualisierung für euch vorneweg. Sideloading wird bei Wear OS und Android 11 schwieriger werden. Das habe ich in einem Artikel gelesen. Das hat mich sehr verwundert. Allerdings tatsächlich, bei Android 11 kann man es schon sehen. Bei Wear OS wird es jetzt sehr, sehr, sehr schwierig werden, einfach so Sideloading-Apps zu installieren. Und also im Prinzip die Sachen auf Android 11 Geräte zu bringen per Sideloading ist schon sehr, sehr, sehr schwierig, ja, fast unmöglich für einen normalen Benutzer. Das ist bedenklich, ja. Also ich sag mal so, wenn das nicht mehr geht, ist es natürlich auch ja, also das aus, ne, für Android. Denn dann haben wir Apple 2.0 und dann gehe ich lieber zum Original. Das ist ganz klar. Das muss man ganz klar sagen. Aber in Wirklichkeit würde ich dann wieder vermutlich weder zu dem einen noch zu dem anderen gehen, sondern eben zu anderen Open Source Systemen und mir dann irgendein Phone holen, wo das da drauf ist und mich komplett ausklinken aus dem Android-Rennen. Aber soweit ist es zum Glück noch nicht. Solange es noch irgendwie geht mit dem Sideloading, kann man einiges machen. Ich sehe ja schon die Rettung, wie ihr wisst, von in Harmony OS, aber auch in anderen Open Source Systemen beispielsweise, die es dann für bestimmte Android-Geräte geben wird. Das ist natürlich genau das Problem für bestimmte Android-Geräte. Und deswegen sehe ich jetzt im Moment jedenfalls noch nicht, dass ich mir einfach ein schönes, gutes Telefon hole und mach dort dann mein Lieblings-OS drauf. Das wäre natürlich schön, geht aber so einfach nicht. Aus mehreren Gründen. Einmal wegen dem Bootloader, auf der anderen Seite auch, weil eben von diesen alternativen Systemen nur ein paar wenige Phones unterstützt werden. Also finde ich immer sehr, sehr schade. Meistens werden nur die allerletzten Krücken unterstützt, ja. Geräte, die schon vor 3 Jahren nicht mehr aktuell waren oder so. Und das ist einfach dann für mich nichts. Also das geht so nicht. Ich mache keinen Schritt zurück technisch, ja. Das steht auf jeden Fall auch fest. Und nur solange es geht mit dem Sideloading, bin ich auch noch einigermaßen positiv gestimmt. Also ohne mein F-Droid geht gar nichts. Ja. Ich setze mehr und mehr auf freie Software, auch aus dem Grund natürlich, weil ich auch nicht weiß, ob mein nächstes Smartphone überhaupt noch die Google-Dienste drauf hat oder nicht, wie ihr wisst natürlich. Und jetzt kam eine gute Nachricht für Leute, die eben vorhaben, auf ein anderes System zu wechseln, beziehungsweise eben bei Huawei zu bleiben, trotzdem sich den Erpressungen nicht zu beugen und trotzdem eben ein gutes Gerät mit der innovativsten Technik weiterhin zu nutzen. Für die Leute gibt es jetzt Nachrichten von Line. Genau, der Line Messenger ist nämlich jetzt auch als APK offiziell von der Line Webseite zum Download verfügbar, ohne Google Play Store. Und damit fällt mir natürlich ein großer Stein vom Herzen, denn das war die App, wo ich wirklich gesagt habe, Mensch, das ist schon äußerst übel, wenn ich jetzt die nicht mehr habe. Ne, habe ja auch schon Pläne geschmiedet, ne, mit Signal beispielsweise. Das wäre dann zum Beispiel das Fallback-System gewesen, der Fallback-Messenger. Und den habe ich auch schon seit jetzt einiger Zeit drauf. Ja, der bleibt auch drauf, ganz ungeachtet jetzt von dessen. Dennoch würde ich Line sehr, sehr stark vermissen. Ich habe alle meine Kontakte sind eigentlich auf Line und das ist schon eine schöne Sache und das gefällt mir auch viel, viel besser als jede andere Messaging-App, ja, wie ihr ja schon wisst. Und ist effektiv, ja, also effektiv, super und sicher. Ja, standardmäßig, Ende zu Ende verschlüsselt, so wie es gehört. Nicht etwa wie so manch andere, wie in Anführungszeichen Telegram, ja, wo es nicht standardmäßig ist. Es ist mir unbegreiflich, dass man sagen kann, dass Telegram eine sichere Messaging-App ist. Gibt's unglaublich. Egal, will ich mich jetzt weiter zum Verzetteln. Line Messenger gibt es jedenfalls jetzt als APK zum Download. Das heißt, egal ob mit oder ohne Google Play Store, man kann sich jetzt das Teil installieren. Einige Funktionen wie natürlich das Backup beispielsweise fallen dann weg, denn das Backup ist ja findet ja auf Google Drive statt. Natürlich kann man Google Drive dann nicht ansprechen, wenn man keine Google Services hat, und dann fällt da diese Funktion natürlich weg. Aber ansonsten eine schöne Geschichte. Ich bin begeistert, das heißt, ich kann weiterhin bei Line bleiben, auch wenn ich mir ein Honor-Gerät hole, das vielleicht noch nicht mit Google Services ist oder bei Huawei oder zu Huawei gehe. Alles wunderbar machbar. Beides sieht übrigens momentan eher, trotz allem, eher schlecht aus, denn Huawei mit den Mondpreisen, Honor, da muss ich erstmal abwarten, was kommt. Das Honor View 40, für mich spielt es keine Rolle, ob Google Services drauf sind oder nicht. Mir wäre es sogar lieber gewesen, wenn das Honor View 40 ohne Google Services ausgeliefert werden. Das ist wohl nicht der Fall, zumindest nicht in Europa die Version. Andere Versionen sind uninteressant für mich, wegen Gewährleistung etc. Und damit hängt es rein nur an den technischen Daten und da bin ich auch nicht ganz so optimistisch, dass das Honor View 40 tatsächlich in einem Preisbereich liegt, wo ich sage, ja, heureka, das ist es, sondern ich befürchte, dass das Honor View 40 auch wieder in dem Bereich liegen wird oder in dem Trend liegen wird, wo dann eben das Ganze zu teuer wird. Alle Firmen, die momentan, oder fast alle Firmen, die momentan mit, naja, sagen wir mal, etwas Markennamen kommen, egal ob mittlerweile leider auch aus China oder nicht, ja, die setzen die Preise, zumindest in Europa, sehr hoch an. Und dann ist natürlich ein großer Vorteil von diesen Geräten gleich wieder weg. Dann sind sie eben auch nur noch gut preis-leistungsmäßig und nicht mehr super. Das ist genau das Problem. Ja, gut. Nochmal zurück. Telegram, ne? Das Privacy-Feature, was dort hier so angepriesen wurde, nämlich die selbstzerstörenden Videodateien, ja. Das ging nach hinten los, denn die wurden ja nicht gelöscht. Das Privacy-Feature hat die selbstzerstörenden Videodateien nicht gelöscht. So viel zu dem Thema. Die Bewertung lasse ich jetzt mal, überlasse ich euch. Ja. Für mich, von mir kommt nur der dringende Aufruf. Kommt nicht von der WhatsApp, vom WhatsApp-Regen in die Telegram-Traufe. Ja. Leute, installiert Signal, wenn ihr was wollt. Signal. Das ist das Teil, Platz 3 der Download-Charts momentan, ja. Und ich kann nur sagen, wenn ihr einen Schritt macht, lasst euch nicht blenden, wie es viele Firmen versuchen jetzt, und Sicherheit vorzuheucheln. Und hört auch nicht auf die Leute, die, da gehöre ich sicherlich auch dazu, wenn es um Laien geht beispielsweise, aber hört auch nicht unbedingt nur auf die Leute, die jetzt euch auf was ziehen wollt, nur weil die das selbst eben benutzen, weil sie eben selbst Telegram gut finden. Ich sehe überhaupt keinen Grund, Telegram zu nutzen, ja. Ich warne davor, weil es Sicherheit vorheuchelt, meiner Meinung nach, aber nicht die Sicherheit, wie zum Beispiel Signal bringt. Ich würde euch lieber zu Line ziehen, aber wenn ihr schon sagt, nee, Line mag ich nicht, ist mir zu undurchsichtig, ist ja auch Closed Source, also man kann es nicht überprüfen, wie auch bei Telegram größtenteils, ja. Nein, es ist keine richtige Open-Source-Applikation in dem Sinne, dass eben auch hier nur begrenzte Kontrollmöglichkeiten sind. Da könnt ihr im Internet mehr darüber erfahren. Aber wenn ihr schon dann so einen richtigen, sicheren Messenger sucht, dann nehmt Signal. Nehmt Signal. Das ist der einzige Messenger, den ich als richtig, wirklich sicher bezeichne. Und vielleicht, ich sag's zwar nur ungern, aber ich glaube, es hat einen Grund, warum Edward Snowden Signal empfiehlt und auf Signal setzt und nicht auf einen anderen. Okay? Würde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, weil es gibt so Probleme, oder es gibt Leute, die sagen, okay, das ist sicher, alles klar, wunderbar. Wisst ihr, wenn es richtig sicher sein muss? Es muss dann richtig sicher sein, wenn die ganzen Geheimdienste der Welt probieren, euch auszuspionieren und euch fertig zu machen und es nicht schaffen, diesen Messenger zu umgehen, um eure Nachrichten zu analysieren. Und das ist sicher. Okay? Ja. Da kommt's raus, ne? Genau. Gut. Ich gehe jetzt mal weiter zu anderen chinesischen Firmen, die ich eben schon angesprochen habe. Anderen chinesischen Firmen. Jetzt habe ich wieder etwas übersprungen. Ja? Nicht, dass er mein Signal wäre eine chinesische Firma. Signal ist bestenfalls eine Weltbewegung. Ja, Firmen, weißt du, Firma, kann man sagen, Firma? Ja, Weltfirma. ich habe vorhin ja von Huawei und Honor gesprochen und von den Preisen. Ja. Und Xiaomi ist ja einer von den unglücklichen Kandidaten, die bei mir durchs Raster gefallen sind, weil einfach die Preise zu hoch sind. Aber es gibt ein paar Meldungen heute für oder über Xiaomi, ein paar davon sind sehr gut. Zunächst mal das Xiaomi Mi Mix 4 und ein Xiaomi Tablet soll dieses Jahr starten. Noch dieses Jahr kommen. Und während ich mir bei dem Xiaomi Mi Mix 4 überhaupt keine Illusionen mache, dass das Teil auch nur annähernd in einen Preisbereich kommt, wo ich sage, es ist moralisch vertretbar, sowas zu kaufen. denn das ist ja so das Nonplusultra-Gerät. Wie soll man das sagen? Meistens so dieses Ja, fast schon wie ein Concept Phone, ja, bloß dass es wirklich erscheint. Da zeigt Xiaomi, was technisch machbar ist. Nur, dass es dann eben auch zu einem richtig heftigen Preis wohl kommen wird. Schauen wir mal, vielleicht hat da Xiaomi auch noch was an Überraschungen zu bieten. Wenn nicht, wird das Teil weit über 1000 Euro kosten. Ich habe sogar schon Spekulationen gelesen, dass das Gerät 1500 US-Dollar kosten soll. Ja, ne, das ist schon ziemlich heftig. Die andere Seite ist allerdings das Xiaomi Tablet. Und da habe ich schon noch mehr Hoffnung, dass das in einen günstigeren Preisbereich fällt. Und freue mich, dass Xiaomi jetzt wohl wieder verstärkt die Idee eines Tablets aufgefasst hat und das wohl tatsächlich auch umsetzen will. Ist dir das fehlt noch so ein bisschen ein cooles Tablet von diesen Marken im Moment, wo es doch so viel gibt, ja, von diesen chinesischen Marken und alles, was bisher an Tablets rausgekommen ist, ist wirklich, naja, so halt so durchschnittlich, mittelmäßig, Mid-Range halt, ja. Übrigens nicht nur was die China-Teile betrifft, eigentlich gibt es eigentlich nur eine Firma, ja, die ein Tablet rausbringt, wo ich sage, naja, zumindest mal heuchelt es Top-End und das ist das von Samsung. Ja, heuchelt deswegen, weil natürlich die technischen Daten auch unter aller Sau sind. Das sagen wir mal ganz klipp und klar. Ich finde es einfach unglaublich. Für ein Tablet halt gut, Top-End, aber an sich übelst, äußerst übel. Und deswegen, geht das mir so nicht ganz in den Kopf rein, wo ist das Problem bei den Herstellern mit den Tablets? Vielleicht wird es ja mit dem Xiaomi jetzt anders. Allerdings, wie gesagt, spezielle Hinweise darauf, was das kostet oder wie gut es dann tatsächlich sein soll, das gibt es noch nicht. Aber die Leute spekulieren wild, weil sie dann halt doch eben viel erwarten von Xiaomi und ihrem neuen Tablet dann. Ja, das Xiaomi Mi 11 hat es jetzt geschafft, auch in Europa rauszukommen, ist also jetzt weltweit sozusagen gestartet und ein bezeichnendes Ding war ja, dass es im Rest der Welt, ja, keine 12 GB, 256 GB Version geben wird. Bei uns gibt es nur die billigen 8 GB, maximal 256 GB Speicher. Also übel. Auch das übel. Da fühlt man sich doch gleich in die zweite Klasse versetzt. Ne? Was brauchen die im Westen da so große Handys? Die jammern doch sowieso immer nur, ja, oh, das ist so viel zu viel Speicher. 4 GB reicht doch aus. Google hat's gesagt. Ne? Also, dann haben die vielleicht halt keinen Bock, bei uns die 12 GB-Version anzubieten, weil die sagen, das kauft ja bei uns eh keiner. Ja, das kauft ja hier keiner in Europa. Ja, die 12 GB-Version, die wissen ja gar nicht, warum das besser ist. Die geben sich mit dem Dreck zufrieden. Ne? So kommt mir das gerade vor. Ja, ich habe auch hier gesehen, dass manche schon die 749 Euro für die 128 GB Version und die 799 Euro für das 256 GB gar nicht so schlecht finden. Ja, also, ich muss sagen, ich weiß nicht warum. Ja, das Display ist gut, aber ihr müsst bedenken, das ist hier nicht das Mi 11 Ultra, das ist das ganz normale Mi 11, noch nicht mal Mi 11 Pro. Okay, und da ist, finde ich, das mit 799 ist doch zu teuer. Na, zu teuer. Da gibt es wirklich günstigere Geräte mit gleicher Leistung oder sogar besseren Leistungsdaten, nämlich zum Beispiel mehr Hauptspeicher, was effektiv auch mehr bringt. Das einzige Plus, was man hier wohl sehen kann, ist das Snapdragon 888, der da verbaut wurde, also der neueste Prozessor von Qualcomm, wohlgemerkt. Aber ansonsten sehe ich hier keinen Grund zur irgendwie Freude über den Preis. Ja, also bestenfalls ist der gerade noch akzeptabel, aber vielleicht hängt es halt auch mit der Erwartungshaltung zusammen. Das ist ein Xiaomi und Xiaomi hat super Preise gehabt. Noch vor 2 Jahren hat das absolute Topmodell von Xiaomi bei Erscheinen 599 Euro gekostet. Jetzt kostet es 799 Euro und ist noch nicht mal das Topmodell. Das Topmodell kommt erst noch. Allerdings weiß ich schon, ob das in Europa jemals rauskommt. Und das seht ihr, also Xiaomi ist auf dem Weg, hier die Preise so anzuziehen, weil sie eben denken, ja, Samsung kann das machen, ne? Huawei kann das machen, wobei da ist ja noch ein Anführungszeichen, ne? Kann es machen. Und damit denken die halt, die können es auch machen. Und wenn die damit mal nicht auf die Schnauze fallen, auch wenn das Gerät gute Kritiken bekommt, frage ich mich halt immer, ob das letztendlich dann beim Verbraucher auch ausgerechnet gut ankommt, wenn die dann sehen, okay, 799, das Xiaomi Mi 11 und naja, das Samsung, das kostet irgendwie, ne, die kleine Version vom Samsung S21, ach, kostet genauso viel, dann nehme ich doch lieber ein Samsung. Samsung habe ich schon gehört, ne, Samsung ist gut, Xiaomi, das kann ich gar nicht aussprechen. Leute, so geht das eben nun mal, ne, und naja, was, schauen wir mal, wie das bei uns in Europa wird. Im gesamten Markt hat natürlich Xiaomi ein guter Stand. Momentan ist der Dritter, ja, dank dass eben Huawei jetzt gefallen ist von den Plätzen, eben wegen den Verlusten, ja, oder wegen dem Verlust der Google Play Services und dem Prozessor-Shortage. Ich meine, meiner Meinung nach ist der Prozessor-Shortage momentan das Wichtigste daran. Gibt gar nicht genug Stückzahlen, auch nicht in China übrigens. Ja, die Bestellungen in China sind viel höher als die Geräte, die ausgeliefert werden können. Von daher, ja. Okay, gut. Asus bringt ein Republic of Gamer Gaming Phone raus, ein neues, wahrscheinlich das 4, wahrscheinlich deswegen, weil man es weiß noch nicht genau weiß, mit 16 GB RAM. Ja, das, so ist es jedenfalls bei Geekbench erschienen, mit einer beachtlichen Score, ja, muss man sagen, sowohl als Single-Core-Score als auch als Multicore-Score, nicht schlecht. Und man sieht da gleich wieder, dass hier von Asus wohl richtig in die richtige Richtung gedacht wird. Und ich hoffe, dass das dann auch bei uns auf dem Markt in dieser Version erscheinen wird mit 16 GB RAM. Denn bei Gaming-Phones ist es halt immer so, dass da wirklich das Maximale benötigt wird. Das ist auch im PC-Bereich so, was für ein Büro-PC schon mehr als ausreichend ist beim Gaming noch nicht mal annähernd okay. Ja, und somit braucht man eben auch hier die maximale Leistung und viel, viel Speicher gehört da natürlich ganz klar mit zu einem wichtigen Punkt. 6,78 Zoll OLED-Screen soll das Ganze haben und auch 2x 3000 mAh Dualzellen-Akku, ja, was ganz gut ist, kann man nämlich schneller laden, 65 Watt Wire Charging. Und als Besonderheit hier auch dieser Clip, den man hinten an das Gerät ranmachen kann und damit zusätzliche Kühlung verschafft. Ein Heat Dissipation Backclip ist das, ja. Und das heißt, man kann hier mit maximaler CPU-Leistung arbeiten, ohne dass einem das Teil in den Fingern zerbrutzelt. Ja. Auch das ist wichtig. Das heißt, die werden das Maximale aus dem Prozessor rausholen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ein Snapdragon 880-Prozessor. Ja. Und damit ist eben für ausreichend Power gesorgt, wenn diese an die maximal mögliche Leistungsgrenze durch diese Kühlung da eben rankommt. Ja, cool. Wir werden also sehen, das Republic of Gaming oder Republic of Gamer Phone wird also eine interessante Geschichte werden. Auch hier ist natürlich der Preis auch wichtig. Bisher waren diese ROG Phones doch ganz okay vom Preis. Mal sehen, ob das in dieser Version auch so ist. Das Red Magic 6 Gaming Phone, ja, das verspricht das beste Cooling-System zu haben und das würde natürlich auch der Leistung entgegenkommen, ja. Dieses Gerät kommt von ZTE, das Red Magic 6, und auch das hat dann einen 888er Qualcomm-Prozessor drin und einen integrierten Lüfter. Genau, integrierter Lüfter. Also hier setzen die auf ein integriertes Kühlsystem zur maximalen Abwärme, zur optimalen Abfuhr der Wärme, meiner Güte. Ja. Und haben hier auch auf die schnelle Touch-Response-Rate gesetzt. Das heißt also, dass Klicks auf dem Bildschirm extrem schnell auch an die verarbeitenden Prozessoren weitergeleitet werden. Man hat sonst noch einige Optimierungen gemacht. Mann, was ist denn heute los, ihr Mensch? Donnerwetter, ja. Ich habe schon bei der Rios Wochensicht zu viel gequatscht, glaube ich. Ja, möglich wird das alles durch eine Kooperation zwischen Tencent und Red Magic. Die zwei, Tencent, ja, eine riesen Gaming-Firma, auch wenn sie gern im Hintergrund agiert. Also, ja, ich habe gerade letzten Artikel gelesen, Tencent ist in der Gaming-Branche eigentlich eine feste Größe, ohne die nichts mehr funktioniert. Ja. Also ist schon ganz gut, dass die sich hingesetzt haben und zusammen mit Red Magic hier dann so ein Gerät konstruiert haben. Ansonsten weiß man leider noch nicht ganz so viel, was da jetzt an technischen Daten uns erwartet. Wie viel Gigabyte ist ja immer wichtig, aber na, weiß man nicht. Es wird allerdings ein 120 Watt Flash Charging erwartet und das ist ja, schnell. Trotzdem hängt es dann mit an der Abwärme, weil beim Gaming wird oft während dem Spielen schon geladen und wenn dann zu viel Wärme produziert wird und das Gerät zu heiß wird, taktet das Gerät natürlich runter. Weil man kann ja nicht, während einer Zock-Session kann man jetzt nicht sagen, du, jetzt warte mal eine halbe Stunde, ich muss erstmal eine halbe Stunde mein Phone aufladen. Geht nicht, ne? Ja. Nochmal kurz, um auf das Xiaomi Mi 11 zu kommen. Das hat ja den Cherry Rick Everything Durability Test jetzt überstanden. Ja, also bald spreche ich hier nur noch Englisch. Dann ist der Uncast eben dann Englisch geworden. Sorry. auf jeden Fall, das Xiaomi Mi 11 kommt gut weg bei diesem Foltern. Ja, und könnt ihr euch mal angucken. Video verlinke ich dann hier in den Shownotes. Gut, Your Way wäre nicht Your Way, wenn sie nicht immer wieder große Sachen machen würden, neue Dinger anstoßen und auch andere Experten verwirren und absolut sprachlos stehen lassen würden. Genau das haben sie schon wieder gemacht diese Woche, denn Your Way hat angekündigt, nicht nur ein Spiele-Laptop herauszubringen. Ja, mittlerweile haben die sehr gute, feine Matebooks, sondern auch eine echte Spielekonsole, die vergleichbar ist mit der PlayStation oder der Microsoft Xbox. Das hat natürlich richtig reingehauen, diese Nachricht. Vor allem, weil ja jetzt momentan alles mögliche im Umbruch ist. In der Regierungswohnsicht habe ich ja schon gesagt, dass die Leute jetzt mittlerweile sehr frustriert sind, inklusive mir, weil die PlayStation 5 immer noch nicht lieferbar ist. Das soll nicht heißen, dass das jetzt noch irgendwie einen großen Einfluss haben wird, ja, denn bis die Konsole rauskommt, wird es noch dauern. Erst kommt mal der Gaming-Laptop raus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann auch geschaut wird, ob ein großes Interesse besteht im Gaming-Bereich an diesen Huawei-Geräten und dann eventuell wird es eben diese Konsole geben, von der man jetzt noch nicht viel weiß. Ja, aber allein schon die Tatsache, dass sie angekündigt wurde, ist ein richtiger Hammer und zeigt, Huawei hat vor gar nichts Angst und die können immer noch agieren, wie sie wollen, und was sie machen, ist, sie bringen immer wieder neue Sachen auf den Markt. Sie gucken immer nach neuen Feldern und schrecken auch nicht davor zurück, auch mal gegen Sony und gegen Microsoft anzustinken und zu sagen, so, jetzt bringen wir eine neue Konsole raus. Ne? Bald gibt es 4 Konsolen zur Auswahl. Ja? Dürfen ja nicht Nintendo vergessen. Ne? Also, ist doch nicht schlecht. Und in der Software, ja, da hat zumindest bei Huawei auch sich was getan. Das ist ja auch eine Sache. Bei vielen Android-Geräten ist es halt so, die Hardware ist immer neu. Ja, die kommt immer neu auf den Markt mit immer besseren Leistungsdaten. Wunderbar. Aber das Android-System selbst mittlerweile, das ist schon ein Stillstand geworden. Da denkt man, das Android wird von der Bundesregierung geführt, ne? Stillstand. Nee, sorry, ist nicht mehr so. Haben sich ja geändert in den letzten Jahren, ne? Letzten Jahr. Aber das muss man schon sagen, da ist nichts mehr los. Das ist das ewig uralte Android, ja, mit immer wieder ein paar kleinen Verbesserungen, meistens noch um jetzt hier noch Nutzer, und das ist die schlimme Entwicklung, Nutzer weiter zu gängeln, wie zum Beispiel das immer schwieriger werdende Sideloading. Ja? Aber die Hardware wird immer neu. Ja? Nicht so bei Huawei. Die bringen auch Neues an Software immer wieder. Vor kurzem kam ja diese Paddle Maps raus, wenn man so will, die Konkurrenz zu Google Maps. Ja? War noch in den Anfängen, also in den Kinderschuhen sozusagen, was man allerdings auch immer noch merkt. Ja, da ist noch viel Arbeit zu tun. Aber es gibt jetzt auch die Routenplanung und Public Transit Sachen. Also öffentlichen Nahverkehr ist jetzt integriert, funktioniert auch, kann man tatsächlich auch in kleineren Ortschaften schon aktivieren und dann quasi Fußweg plus Weg mit Bahn oder Bus und so weiter, kann man das alles berechnen lassen, ja. Lustig ist noch, also wie gesagt, oder was heißt lustig, ärgerlich ist noch, und da muss Huawei unbedingt noch dran arbeiten, dass eben manche Streckenverläufe nicht logisch sind. Da wird man in eine Straße reingeschickt, muss bis zum Ende der Straße laufen, um dann dieselbe Straße wieder zurückzulaufen. Nee, ernsthaft, ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ja, ganz ganz ernsthaft, und das ist natürlich nicht okay. Ja. Oder man wird zu Fuß Umwege empfohlen, zu Fuß, die die Hälfte von der Zeit wären, wenn man den direkten, ganz normalen Weg gelaufen wäre. Ja. Und das ist natürlich, also sprich, die Routenplanung zumindest zu Fuß funktioniert noch nicht. Ja. Die Routenplanung mit dem Auto geht schon besser. Ja, da habe ich schon rumprobiert. Aber ich muss sagen, auch da gibt es ein paar Unwegsamkeiten, wo ich sagen muss, nee, also da hätte die Wegführung, die Streckenführung besser sein können. Da muss am Algorithmus noch ein bisschen gebastelt werden. Dennoch ist ein guter Weg momentan. Sind auf einem guten Weg. Ah ja, genau. Ich habe ja vorhin schon vom Xiaomi Mi Mix 4 gesprochen. Ja, und wer trotzdem zu erwartenden horrenden Preis da was sehen will, der kann mal gucken. Da gibt es Renderings. Ja, nur Renderings von diesem Gerät. Und Offenbar hat es auch eine Kamera unter dem Display. Und da könnt ihr ungefähr mal abschätzen, so wie das Teil aussehen sollte. Wobei ich würde das nicht ganz so eng sehen, dieses Rendering. Würde mich schon wundern, wenn die Seiten tatsächlich so wären wie auf diesen Bildern. Ich werde es trotzdem mal verlinken, dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, beziehungsweise die Bilder mal angucken. Ja, Poco wird eine neue Smartphone-Serie starten dieses Jahr. Poco, die sind ja bekannt geworden und berühmt geworden, das ist Poco F1, ja, das wirklich billig war und zwar leistungsmäßig auch wirklich Low-End, würde ich mal sagen, vielleicht Anfang Mid-Range, ja, aber trotzdem hat es sehr viele Fans bekommen, ganz schnell. Ganz im Gegensatz zu dem Poco F2 und dem Poco X3, die gingen quasi unter. Ja, beim Poco X3 hat es mich auch gewundert, ehrlich gesagt, dass es so wenig Beachtung findet, aber ja, die Konkurrenz ist halt hart. Das ist, wie ich ja gesagt habe, also wenn man sieht, dass es Marken gibt mittlerweile, die halt wesentlich mehr Leistung bringen zu dem gleichen Preis oder sogar noch weniger kosten, dann ist es natürlich klar, dass diese Geräte auch einen schwierigen Stand haben, ne? Aber jetzt 2021 soll eben eine ganz neue Reihe rauskommen. Viel weiß man allerdings noch nicht darüber. Ich hoffe, dass die auch versuchen, sagen wir mal, das obere Ende ihres Einzugsbereiches, sage ich mal, nämlich Midrange anpeilen. Ja, das obere Ende, so dass es schon Richtung Flagship-Phone geht, aber trotzdem noch die Preise gut halten können. Denn wenn sie das nicht machen, dann werden die gegen die Konkurrenz, die kommt demnächst, nämlich zum Beispiel das Ulefone Armor 11 5G. Ja, ich will ja auf das Ulefone Armor 12 5G warten, weil das mit dem Dimensity 1200 Prozessor rauskommt. Aber hier dieses Armor 11 5G ist auch sehr, sehr interessant. Das wird schon offiziell auf der Seite beworben von Ulefone, das mit einem Dimensity 800 5G Chipsatz, 8 GB RAM, 256 GB Speicher und eine 48 Megapixel Penta-Kamerasystem inklusive einer 20 Megapixel Infrarot-Nachtsichtkamera und 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 2 Megapixel Makrokamera und eine Unterkamera wiederum. Cool, ne? Also, da muss man schon sagen, heftig. Leider ist der Bildschirm ein bisschen zu klein für meine Begriffe. 6,1 Zoll nur, das wäre mir etwas zu klein. Ich hoffe ja inständig, dass Armor 12 ein größeres Display hat. Aber das muss man abwarten. Nur diese Nachtsicht. Also ich empfehle euch mal, geht auf die Seite von Ulefone, die offizielle Webseite ulefone.com und guckt euch mal das an. Das ist auch ganz vorne auf der Hauptseite drauf, dieses Armor 11 5G, und guckt euch mal an, was da mit dem Nachtmodus möglich ist. Das Interessante daran ist, dass hier auch zwei Infrarot-Scheinwerfer eingebaut sind, ja, in diesem Gerät plus dieser Infrarot-Linse. Das bedeutet, selbst wenn die Infrarotsicht alleine schon nicht mehr ausreicht, kann quasi durch diese durch diesen Infrarotscheinwerfer das Objekt angestrahlt werden und wird dann sichtbar, quasi wie im Hellen, ja, nur dass es eben tatsächlich dunkel bleibt, ja, in der Realität. Aber die Bilder sind Wahnsinn. Klar, schwarz-weiß, ja, weil es ja ein Restlicht- bzw. Infrarotkamera ist, da gibt es keine Farben. Die haben jetzt ein schwarz-weiß Thermal Image sozusagen, Thermal Image gemacht, ja. Und das heißt dann eben, dass ihr hier Aufnahmen machen könnt, möglicherweise auch Live-Views, darauf hoffe ich, ja. Natürlich, ne, die Ansicht in der Kamera, denn alleine das wäre für mich als Geocacher schon eine Offenbarung, ne, da ich dann bei Nachtcaches Prinzip mich bewegen kann in der Natur, als ob es Tag wäre. Ja, coole Geschichte, meiner Meinung nach. Gut, das ist aber nur ein Teil der interessanten Funktionen oder der Besonderheiten von diesem Gerät. Wie gesagt, die Kameras an sich sind ja schon der Hammer. Dann hat das Ding GPS, GLONASS, Baidu, Galileo, alles drin, was man eben braucht. Fingerprint, ID, natürlich, soweit ich mal gucken, wo das ist. Na, das schreiben die jetzt hier nicht, ob das auf dem Screen ist oder auf der Seite. 5200 mAh Akku mit einer recht guten Standby-Zeit von 537 Stunden. 10 Watt Wireless Charging übrigens. Also das Teil kann auch eben drahtlos aufgeladen werden. Face Unlock ist drin. Ja, Finger-ID Print ist auf der Seite statt hinten, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Und ja. Ist natürlich ein sogenanntes Rugged Phone. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für Outdoor-Benutzung, weil ich eben schon Geocaching angesprochen habe. Das ist wie die anderen Julia-Phones, Armor, natürlich hier ein sehr robustes Gerät. Wasserfest, staubdicht und shockproof. Das heißt also schlagfest entsprechend. Coole Sache, ein richtiges Outdoor-Gerät. Natürlich muss man hier erstmal warten, wie das wird, mit ersten Tests, weil das sieht so aus, als ob die Rückseite aus Glas wäre. Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, weil ein Rugged Phone mit Glasrückseite, also das wäre, ich weiß auch nicht, da fällt mir eigentlich nichts mehr dazu ein, ne? Aber mal sehen, vielleicht sieht es auch nur so aus. Vielleicht ist es ein extrem poliertes Plastik oder was weiß ich, oder Metall, lackiertes Metall oder ähnliches. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn das auch nur annähernd so robust ist wie das Vorgängermodell, das Armor 10, dann ja, wird es schon eine geniale Sache werden. VLC 4.0 kommt erst später dieses Jahres, aber mit einer neuen UI und ja, sagen wir mal, spezieller Schwerpunkt auf Online-Video und Sicherheit. Ja. Auch das dürfte ja mittlerweile sehr beliebt sein. Ja, man muss da natürlich aufpassen. Yep. Genau, immer wieder, auch VLC ist immer wieder aufgefallen durch Mediendateien, die irgendwelchen Unfug anstellen konnten. Und damit das eben nicht mehr passiert, hat man hier da einen Fokus drauf gelegt. Ich finde es auch sehr interessant, dass sie auch auf Online-Video ein bisschen Fokus gelegt haben. Vielleicht mal sehen, kann man da auch mit YouTube-Videos anschauen. Das wäre ja mal nicht schlecht. Dann wird es aber wahrscheinlich aus dem Play Store verbannt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das neue Interface, das wird wohl eines der Hauptsachen sein für die Benutzer, denn das Interface für den VLC ist wirklich in die Jahre gekommen. So gern ich den VLC-Player nutze als Standard, sowohl auf dem Linux-Rechner als auch auf dem Smartphone, so schlimm ist die UI geworden. Also das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß und deswegen freue ich mich auf ein neues Interface und ich hoffe, dass es nicht nur in diesem ekelhaften Dark Mode gibt, sondern dass es da auch ein Light Theme gibt. Ich will nicht im Dark Mode arbeiten. Also, dann bin ich eben nun mal nicht im dunklen Kämmerlein. So, jetzt muss ich doch mal schauen. Ach ja, genau, das Xiaomi Mi 11 Pro. Nicht das Mi 11, das Mi 11 Pro. Ja, soll in Europa doch starten. Ja, vorhin habe ich noch gesagt, ne? Vielleicht stand es ja gar nicht. Nein, ich kann euch jetzt erleichtern, es wird starten. Aber ich kann euch nicht erleichtern, was das Geld anbetrifft. Ja. das soll hier oder hat den Codenamen Star. Ja. Und es wird wohl auf der Rückseite neben den Kameras noch ein kleiner Mini-LCD-Schirm haben, damit man das als Viewfinder einsetzen kann. Yep. Also so gar nicht mal so verkehrt. Warum haben das Leute nicht früher gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Snapdragon 888 Prozessor, klar, aber mehr kann ich wirklich noch nicht sagen. Das Kamera-Array sieht wirklich interessant aus. Man schätzt ein maximaler Zoom von 120, 50 Megapixel Hauptkamera. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Und scheinbar ist es jetzt eben auch bei, ist es jetzt eigentlich auch sicher, dass es in Europa kommt. Aber ich würde nicht die Luft anhalten, wenn ihr einen guten Preis wollt. Das Samsung Galaxy A72 4G, ja, ist jetzt auch aufgetaucht als Rendering, aber mit den ganzen technischen Daten immerhin. Und immerhin das 5G und das 4G-Gerät, das A72, sehen ziemlich identisch aus. 6,7 Zoll Full HD, 90 Hertz Super AMOLED Display, das ist eigentlich recht gut. Und 64 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 5 Megapixel Tiefenkamera und 5 Megapixel Makrokamera. Zusätzlich in den neu aufgetauchten Leaks heißt es, dass das Gerät auch ein 8 Megapixel Telefoto, also zweifach Zoom haben soll und eine 2 Megapixel Makrokamera zusammen mit dem 64 Megapixel und 12 Megapixel Hauptkameras. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Aussagen zu den alten Gerüchten. Jetzt die neuen Leaks scheint da besser zu sein, zumindest wenn sich das bewahrheitet, denn eine Telefotolinse ist immer besser als alles andere. Dann wird es wohl einen 720G Prozessor drin haben. Bitte dran denken, das ist ein Midrange-Gerät von Samsung. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht. 8 GB RAM soll die größte Version sein. Soll auch ein 6 GB Modell geben. Das kann man natürlich gleich in Harz kicken. Ne? Mit Android 11 128 GB Storage und 256 GB Storage. Also für ein Midrange-Gerät lasse ich mir 8 GB mit 256 GB Storage noch gefallen. Micro-SD-Karten-Slot soll ebenfalls vorhanden sein, nicht wie in den Top-Modellen. Hier soll noch ein Micro-SD-Karten-Slot vorhanden sein. IP67, 5000 mAh Akku, USB-C-Port. Von daher eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und der Preis soll auch nicht schlecht sein. Es soll beginnen mit 449 Euro und die 256 GB Version, hoffentlich auch mit 8 GB dann Hauptspeicher, für 509 Euro. Das wären annehmbare Preise, muss ich sagen. Ja, das Einzige, was noch hier verbesserungsbedürftig wäre, wäre der Prozessor, aber ansonsten kann ich sagen, für Samsung-Verhältnisse nicht schlecht, und es zeigt auch eins: Samsung hat den Midrange-Bereich noch nicht aufgegeben, und da sind dann jetzt so Firmen wie Xiaomi noch stärker unter Druck, denn jetzt müssen sie sich nicht nur gegen die High-End-Modelle von Samsung wehren, sondern auch noch gegen die Midrange-Modelle, die immerhin eine akzeptable Ausstattung haben und auch einen akzeptablen Preis. Da muss also schon einiges passieren, dass dann eben ein Verbraucher, der Samsung kennt, die anderen nicht, dass der dann eben die Geräte eines anderen Anbieters nimmt. Das heißt, die müssen sehr viel besser sein. Und das fällt eben zunehmend schwer. Also Samsung macht da im Midrange-Bereich momentan alles richtig. Hut ab. Und sie machen auch alles richtig mit dem Exynos 2100er Chip. Der hat nämlich im Test gegen den Snapdragon 888 ein paar Vorteile ans Licht gebracht, und der Snapdragon 888 hat den kürzeren gezogen, ist nicht so schnell wie der Exynos 2100. Der Exynos 2100 verbraucht zwar etwas mehr Strom, aber das fällt kaum ins Gewicht. Dafür allerdings, wie gesagt, die Performance ist beim Exynos-Prozessor deutlich besser, und hier hat Samsung also auch gut aufgeholt. Und hier können die Europäer endlich mal glücklich sein, dass die Version in Europa mit Exynos-Chips ausgeliefert wird und nur USA und China die schlechteren Snapdragon 888 bekommen. Cool. Wow, Samsung? Jetzt müssten nur noch die Preise von den Topmodellen ein bisschen günstiger sein und dann wären sie wieder im Gespräch. Tja, und dann noch eine Sache, was immer wieder auftaucht, und zwar die Geschichte mit den kleineren Smartphones. Ja, jetzt hat GSM Arena eine Umfrage gemacht und da waren eben die Leute begeistert von kleineren Smartphones. Die wollen kleinere Smartphones haben. Aber wie ich immer gesagt habe, die Minderheit ist manchmal eben so laut, dass sie ein verzerrtes Bild bringt. Denn die Verkaufszahlen, die sprechen eine ganz andere Sprache. Die kleinen Geräten schneiden eben durchweg schlechter. Woher kommt es? Ganz klar, die Leute, die ein kleines Gerät haben wollen, die sind eben besonders laut. Natürlich, weil es eben kaum kleine Geräte gibt. Die Leute, die ein großes Smartphone haben wollen, ein riesiges Smartphone mit riesigem Bildschirm, wo sie auch schön Videos gucken können und schön zocken können und alles andere schön machen können und das Einzige, was sie nicht machen, telefonieren, ja, die Leute, die brauchen ja natürlich nicht groß aufzuschreien, weil die haben ja genug Auswahl. Also von daher verwundert es mich nicht, dass bei solchen Umfragen die Leute natürlich nach kleinen Handys verlangen. Ich mache bei so einer Umfrage auch nicht mit. Warum? Weil, ja, ich unter 6,4 Zoll will ich eigentlich kein Handy mehr haben. Ja, das ist mir einfach zu klein, weil, wie gesagt, ich telefoniere nie. Ja, ich gucke Videos unterwegs, ja, ich zocke damit, vor allem im Zocken, je größer, desto besser, ja, ganz klar. Und ich habe es immer wieder gesagt, wenn ich mit einem Daumen ein Viertel vom Display abdecke, dann war's das. Dann kann ich das Telefon gleich nehmen und ja, wegwerfen. Jetzt kann man nicht arbeiten. Genau das ist das Problem. Ja, und auch für den Profibereich, ja, ja, mal eine Tabellenkalkulation auf dem 5-Zoll-Display aufgemacht, mal eine Tabellenkalkulation auf dem 7-Zoll-Display aufgemacht. Ja, genau, so sieht's aus. Also, es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Nur weil eine Gruppe von Leuten besonders laut ist und die anderen nicht zu hören ist, heißt es noch lange nicht, dass das bedeutet, dass die Leute das wollen, wo am meisten Aufmerksamkeit erregt. Ja, also mit Abstand nicht. Aber wenn das so wäre, dann wären wir schon alle Veganer und es wird gar kein Fleisch mehr geben. Ja, das würde mir zwar gefallen, aber offenbar vielen Leuten nicht, weil man muss bedenken, ja, also Vegetarier, Veganer, also Veganer sind es, glaube ich, momentan so 6% der Bevölkerung bei uns, 6%, ja, 6%. Wenn ich bei Twitter gucke, 90%, ja, 90%, also, okay, also, was interessant ist für die Leute, die in 2018er Fire TV-Sticks haben, die können nämlich jetzt Android TV drauf machen. Yay! Das ist eine gute Nachricht. Natürlich sage ich euch gleich, wer Android TV haben sollte, haben will, das sollte sich jetzt nicht einen Fire TV-Stick holen, weil es ist natürlich schon ein bisschen umständlich, dort Android TV drauf zu machen. Und auch immer wieder mit, naja, fraglichen Updates für die Zukunft verbunden, ja. Aber wer schon ein Fire Stick 4K hat von 2018, also 2018er Modell, und jetzt den gerne mit Android TV aufwerten möchte, oder auch abwerten möchte, je nachdem, wie man es sehen will, der kann das jetzt tun. Ja? Also nachdem man ein Backup gemacht hat, einfach ein Factory Reset machen, ja, beziehungsweise erstmal Bootloader Unlock. Ja, ganz klar, da gibt es einen Guide dafür. Ich setze auch mal hier den Link zu diesem Artikel da rein. Und dann eben das Fire Stick 4K Android TV TWRP Backup entpacken und installieren, dann ein Werksreset durchführen, dann dieses TWRP-Backup restoren und neu booten und schon hat man dann einen Android-TV-fähigen Stick. Man muss sich allerdings auch in den Amazon-Account einloggen und schon geht es dann. Coole Geschichte eigentlich. Und damit hat man eben seinen Fire TV Stick auf jeden Fall schon mal auf Android TV umgebastelt. Dürfte vielleicht den ein oder anderen interessieren. So, dann haben wir das IQ Neo 5. Da gibt es jetzt neue Spezifikationen, die durchgesickert sind und auch das vermeintliche Launch-Datum, nämlich Mitte März, soll das Teil kommen. Also IQ ist ja eine Firma, die haben immer extrem schnelle, performante Geräte. Unglaublich, die sind fast immer ganz, ganz weit vorne dabei auf der Hitliste der schnellsten Geräte. Ne? Aber die haben auch ein paar Geräte, wo so im mittleren Bereich liegen für ihre Verhältnisse, aber super günstig sind. Das IQ Neo 5 gibt es in Versionen bis 12 GB RAM und 256 GB Storage und kostet dann in dieser größten Version $572. Da könnt ihr also mal sehen, wie da die Verhältnisse sind. Auch wenn man jetzt sonst noch nicht groß mehr weiß davon, da darf man einiges erwarten. Ja. Na gut, vielleicht hier, das scheint auch noch festzustehen, genau, also 120 Hertz Refresh Rate für das Display, es wird ein Samsung AMOLED Display sein und ein Snapdragon 870 wohl nutzen mit 88 Watt Fast Charging, 4400 mAh Akku und eine Sony 48 Megapixel Kamera mit 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Tiefensensor. Unklar ist, ob noch eine Makrokamera mit dran ist oder nicht. Ja, Android 11 wird drauf sein. So viel scheint festzustehen. Und die Taktfrequenz des Chips, zumindest wenn man diesem Screen trauen darf, wäre bei 3,2 GHz. Ja, mal gucken. Leider, warum ich nicht jetzt so total begeistert bin und ein Riesenfass aufmache, ist, weil das Gerät mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Europa offiziell erhältlich sein wird. Damit ist es natürlich für die meisten außen vor, ganz klar. Google, Qualcomm und Microsoft stellen sich gegen Nvidia und den Kauf von ARM. Tja, das habe ich mir fast schon gedacht. Erstaunlich allerdings, dass die drei jetzt so in trauter Gemeinsamkeit agieren, weil sie sehen, dass dieser Zusammenschluss von Nvidia und ARM oder der Kauf von ARM Holdings zu Nvidia doch einiges an Marktkonzentration bedeuten würde. Ich weiß nicht, ob ich das dann jetzt gut finden soll und hoffen soll, dass Nvidia ARM übernimmt, weil Microsoft, Google und Qualcomm so arg dagegen sind, weil das heißt, dann würde sich vielleicht was tun, ja, zumindest mal bei den genannten Parteien jetzt. Allerdings, auf der anderen Seite, zu viel Marktmacht gebündelt ist natürlich auch nicht gut, weil dann ist immer die Gefahr, dass man sich auf den Lorbeeren ausruht. Aber es gibt ja Konkurrenz. Ich meine, übrigens, Apple gehört jetzt auch zur Chip-Konkurrenz, denn im letzten Quartal ist Apple jetzt zum Chip-Produzenten Nummer 2 geworden. Ihr habt richtig gehört, Nummer 2, von 0 auf Platz 2. Nur noch MediaTek ist vor Apple und nach Apple kommt Qualcomm. Und dann HiSilicon. Ja. Also das ist wirklich ein Punkt. Von daher weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was ich halt davon halten soll. Es gäbe dann immerhin noch drei große, riesig große. Und ich denke, das ist noch okay, drei Stück, oder? Findet ihr nicht? Ist besser als das momentane Android Space. Da gibt es nur zwei. Da gibt es eigentlich nur Apple und oder iOS und Android. Ja, mehr gibt es da nicht mehr. Zu was das führt, haben wir jetzt gesehen. Das ist das, wo ich auch immer gewarnt habe. Da könnt ihr ganz alte Sendungen von mir hören, wo ich mich zwar gefreut habe, dass Android so unglaublich hohe Marktanteile hat. Ja, fast der ganze Markt gehört Android. Auf der anderen Seite aber auch dann die Nachteile auf der Hand liegen werden, nämlich dass dann irgendwann nichts mehr passiert. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt angelangt. Ja. Aber hier sieht es dann eben doch noch anders aus. Es gibt drei große Produzenten dann und ich denke, das ist ausreichend. Also von daher, ich tendiere momentan eher dazu, zu hoffen, dass Nvidia durchkommt und eben, dass die Wettbewerbsbehörde sich dann nicht einschaltet und das ARM von Nvidia übernommen werden kann. Ja, denke, das ist schon okay. Jo, jo, jo. Dann komme ich mal zur App der Woche. Und jetzt habe ich letzte Woche schon so eine Gesundheits-App gehabt. Wisst ihr was? Ich mache diese Woche auch noch eine Gesundheits-App. Das habe ich mir einfach so gedacht. Und siehe da, ich tue es. Es ist die One-by-One-Health-App. Ja, die One-by-One-Health-App. Die hat nämlich eine natürliche Unterstützung für die ganzen One-by-One-Geräte, die es gibt. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, sowohl von der Kopplung her als auch von dem normalen Betrieb her. Beispielsweise der Bluetooth-Blutdruckmesser. Den gibt es für relativ wenig Geld. Ja, das ist eine schöne Sache bei One-by-One, während bei vielen sag ich mal, in Anführungszeichen bekannteren Herstellern, wobei One by One ziemlich groß ist eigentlich auf dem Weltmarkt, nur bei uns eben sehr unbekannt ist, haben die nämlich hier sehr, sehr günstige Angebote, die eben auch die Geräte mit dem Smartphone verbinden können, beispielsweise eben Wagen, also wie sagt man, Gewichtswagen, ja, Körperfettwagen. Oximeter, um den Blutsauerstoffgehalt festzustellen, eben diesen Bluetooth-Oberarm-Blutdruckmesser. Ja. Aber auch so exotische Sachen wie zum Beispiel ein Tanzgerät. Ja. Ach, das ist eine lustige Geschichte. Oder eine wichtige Geschichte, je nachdem, ob man das braucht oder nicht. Und von daher ist schon vieles zu machen mit dieser App. Unter anderem gibt es übrigens auch einen Elektrokardiograph. Ich möchte jetzt nicht bewerten, ob der wirklich EKG-Qualität hat. Ich bezweifle es, aber Herzfrequenzmesser kann man durchaus schon sagen. Ne? Ja, die kann man dann eben hier recht einfach verbinden und dann werden die Werte, wenn man mit diesem Gerät misst und die App gestartet ist, automatisch auf die App übertragen. Und da wiederum kann man dann richtig schön sehen in Grafiken, wie ist der Verlauf beispielsweise jetzt des Blutdrucks. Ja, und da ist eben, sagen wir mal, für Leute, die eben ihr Blutdruck kontrollieren wollen oder müssen, ist es eine schöne, erleichternde Sache. Wo man dann immer feststellen kann, zu welcher Zeit oder bei welchen Betätigungen zum Beispiel der Blutdruck besonders stark ansteigt. Ja. Der Vorteil bei solchen Apps ist einfach, dass alles schön gespeichert wird, ohne viel Aufwand. Man muss nichts eintragen, man muss einfach nur das Gerät anschalten, die App starten und dann wird das alles automatisch eingetragen und man hat dann quasi eine Liste drauf auf dem Gerät. Man muss nicht den Cloud-Dienst übrigens nutzen. One-by-One bietet auch einen Cloud-Dienst an, wo die Daten auch gespeichert werden können, um zum Beispiel zu verschiedenen Geräten auszutauschen oder zur Sicherheit als Backup. Man kann aber auch sagen, nein, ich möchte keinen Cloud-Speicher nutzen. dann bleibt es nur im Gerät gespeichert, aber Achtung, wenn das Gerät natürlich verloren geht, beziehungsweise die App gelöscht wird, sind auch die Daten futsch. Ja, ganz klar. Dennoch ist die Option natürlich sehr, sehr gut, wichtig und schafft auch ein gewisses Vertrauen, weil nicht jeder möchte seine Gesundheitsdaten natürlich in der Cloud bei irgendeinem Anbieter hochspeichern. Dann sind die Daten natürlich hier jetzt auf dem Gerät. Mhm. Wie kriegt man jetzt aber die Daten wieder runter von dem Gerät? Und das ist dann genau diese Geschichte, wo zumindest bei der kostenlosen Version, ja, es gibt auch noch eine kostenpflichtige Version, aber wo bei der kostenlosen Version dann ohne die Cloud-Nutzung ein Fragezeichen bei mir entsteht. Normalerweise sollte es möglich sein, dass die Daten exportiert werden und an die registrierte E-Mail-Adresse geschickt werden. Das ist nicht der Fall. Die Daten werden erst dann geschickt, wenn ihr schon also genug gespeichert habt. Und das führt eben zu Verwirrung. Das heißt, wenn ihr nur ein paar Daten gespeichert habt, passiert gar nichts. Dann könnt ihr das nicht exportieren. Erst wenn ihr eine gewisse Anzahl von Daten drauf habt, wird das dann tatsächlich, kriegt ihr einen Link, ja, mit dem könnt ihr dann eure Daten herunterladen. Und da ist natürlich klar, könnt ihr euch überlegen, dass dann die Daten natürlich übertragen werden müssen, wenn sie euch per E-Mail zur Verfügung gestellt werden sollen. Bäm, ne? Das ist wieder die andere Geschichte. Also das muss man klar bei der kostenlosen Version halt einfach mit akzeptieren oder eben verzichten darauf, die Daten zu exportieren und eben nur in dem Smartphone belassen. Ansonsten geht es natürlich den Weg wiederum über die Cloud beziehungsweise über zumindest über E-Mail von dem Anbieter, wenn ihr die natürlich hier per E-Mail geschickt bekommt. Das erfolgt dann übrigens im CSV-Format. Ja. Und dort könnt ihr dann entsprechend die Daten sehen. Ja, also gut. Ich glaube, da sind wir dann auch durch. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Die App ist in der Grundversion kostenlos und funktioniert mit einer Vielzahl von Geräten von dem Hersteller One by One. Die Geräte gibt es mittlerweile auch in Supermärkten, aber auch zum Beispiel auf Online-Diensten wie Otto und Amazon. Also sie sind schon relativ gut erhältlich. Und von daher ist die App dann natürlich dazu eine perfekte Sache. Also One by One App zum Herunterladen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja Moment mal, warum ist denn das App der Woche? Das ist doch nur für ein Gerät zusätzlich. Nein, ihr könnt hier natürlich auch die Daten eingeben. Also auch wenn ihr ein x-beliebiges Gerät habt, könnt ihr manuell die Daten zufügen. Klar, das ist natürlich etwas umständlicher. Die automatische Bluetooth-Synchronisierung fehlt da natürlich. Aber ihr könnt den Rest der App benutzen, indem ihr einfach die Daten hier eintragt, mit jedem normalen Gerät misst, den beliebigen Blutdruckmessgerät oder eben Waage etc. und dort eben hier diese Daten speichert und dann eben diese schönen Grafiken sehen könnt, wie die Entwicklung von den Werten eben ist und als, ja, als Logbuch sozusagen super gut genutzt werden kann. Also One by One im Play Store kostenlos. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche von vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden, auch wenn es momentan wirklich sehr still geworden ist. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich werde, glaube ich, das nächste Woche mal thematisieren, woran ich glaube, dass das liegt. Aber jedenfalls, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Irgendwo könnt ihr da in eurem Podcast-Player das sehen. Und entsprechend dort die Links finden, auch zu